Hilft eine Schuldenbremse? Die wichtigste Schuldenbremse besteht in ausreichendem Sachverständnis, kombiniert mit Durchsetzungskraft und Verantwortungsbewusstsein bei jenen, die den Kurs der Finanzpolitik bestimmen. Rechtliche Konstruktionen zur Schuldenbegrenzung können dies unterstützen, nicht aber ersetzen. Länder mit nachhaltig stabilen Finanzen wie Schweden oder die Schweiz brauchen keine gesetzliche Schuldenbremse, sie schadet dort aber auch nicht. Bei notorischen Schuldnerstaaten, deren Eliten keine ausgeprägte Gesetzestreue besitzen, wird es dagegen immer Mittel und Wege geben, eine gesetzliche Schuldenbremse leerlaufen zu lassen. Wichtig ist es, sich die Logik klar zu machen, die hinter einer vernünftigen Politik der Schuldenbegrenzung steht. Diese Logik dreht sich um den in einer bestimmten historischen Situation nötigen Primärüberschuss im Haushalt. Besteht zum Beispiel die Zielsetzung, innerhalb einer bestimmten Frist die Staatsverschuldung auf 60% des BIP, also die Maastricht-Norm, zurückzuführen, so lässt sich berechnen, welcher Primärüberschuss im Staatssektor notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Der nötige Primärüberschuss ist dabei umso größer, je höher der bereits aufgelaufene Schuldenstand ist. Deutschland zum Beispiel hatte 2010 einen konjunkturbereinigten Primärsaldo von minus 0,4% des BIP. Es braucht aber mittelfristig einen Primärüberschuss von 2% des BIP. Wenn bis zum Jahre 2030 der Schuldenstand wieder auf 60% gesunken sein soll. Dies erfordert eine jährliche Haushaltsverbesserung durch höhere Abgaben oder Minderausgaben im Umfang von über 60 Milliarden Euro. In Frankreich muss der Primärsaldo sogar um 6,3% des BIP verbessert werden, in Italien um 3,1% und in den USA sogar um 10,8% des BIP. Im Verhältnis zu den in diesen Ländern sichtbaren Entscheidungskapazitäten erscheinen diese Vorgaben als utopisch. Aber sie sind lediglich die logische Folge der Norm, dass im Jahre 2030 wieder ein Schuldenstand von 60% des BIP erreicht sein soll. Zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Defizitquoten und Schuldenquoten ist die Erkenntnis wichtig, welchen großen Einfluss das Wirtschaftswachstum hat. Je stärker die durchschnittliche Wachstumsrate ist, umso höher ist auch die zulässige Defizitquote, die mit einem bestimmten Schuldenstand vereinbar ist. Die bekannte Maastricht-Norm, minus 3% laufendes Defizit, 60% Schuldenquote am BIP, war unter der Annahme errechnet worden, dass das durchschnittliche nominale Wirtschaftswachstum bei 5% liegt. Das entspricht einem realen Wachstum von etwa 3%. Die realen Wachstumsmöglichkeiten in Deutschland liegen aber auf längere Sicht allenfalls bei 1,5%. Und dies bedeutet, dass die Schuldenquote am BIP selbst dann steigt, wenn die Defizitquote bei 3% liegt. Passend zur langfristigen Wachstumsrate kann man aber berechnen, welche Defizitquote mit einem bestimmten Schuldenstand vereinbar ist. Bei den konkreten Wachstumsbedingungen in Deutschland zum Beispiel erfordert eine Begrenzung des Schuldenstandes auf 60% eine Obergrenze für das Staatsdefizit von 1% des BIP. Die 2009 im Grundgesetz verankerte deutsche Schuldenbremse geht noch ein Stück weiter. Sie begrenzt für die konjunkturelle Normallage die höchst zulässige Verschuldung des Bundes auf 0,35% des BIP ab 2016, verbietet jegliche Verschuldung der Länder ab 2020, enthält allerdings keine Regelungen für die Verschuldung der Gemeinden. Ihre praktische Bewährung bleibt abzuwarten. Der Bund jedenfalls hat sich erst einmal dadurch Entlastung verschafft, dass er für das Ausgangsjahr 2009 ein besonders hohes strukturelles Defizit errechnet hat, obwohl es sich großenteils um ein konjunkturelles Defizit handelt. Bislang lässt sich der Bund vom Rückenwind der guten Konjunktur und den damit verbundenen Mehreinnahmen treiben. Strukturelle Einsparungen sind nicht in Sicht. Vielmehr betreibt der Bund das übliche Spiel, dass er in konjunkturell guten Zeiten die Zuschüsse an die Sozialversicherung senkt. Gleichzeitig häuft er durch die Rentenaufstockung für Niedrigverdiener neue strukturelle Zukunftslasten an. Viele Bundesländer basteln bereits an Ausnahmeregeln und der Definition von Ausgangspositionen, die den Konsolidierungszwang möglichst zeitlich nach hinten schieben. Zudem gibt es im deutschen Haushaltsrecht für den Bund keine Möglichkeit, gegenüber den Ländern die Einhaltung der Schuldenbremse durchzusetzen. Diese wiederum können Lasten auf die Kommunen abwälzen, deren Verschuldung von der Schuldenbremse nicht erfasst wird. Der im Zuge der Verfassungsänderungen zur Schuldenbremse neu eingerichtete Stabilitätsrat, der den früheren Finanzplanungsrat abgelöst hat, kann ebenfalls keine Zwangsmaßnahmen gegenüber einem Bundesland ergreifen, wenn dieses seinen Vorschlägen nicht Folge leistet. Trotz all dieser Unsauberkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten hat die deutsche Schuldenbremse zumindest eine psychologische Bedeutung. Ihre praktische Bewährung steht allerdings noch aus. In der gesamtstaatlichen Verteilung von Ausgaben und Einnahmen hat der Bund historisch gesehen die niedrigeren Deckungsquoten. In seiner Hand liegen aber die wesentlichen Entscheidungen über das Abgabensystem und Bundesgesetze bestimmen auch zu großen Teilen über Niveau und Struktur der Länderausgaben. Wenn jetzt der Bund tatsächlich mit Erfolg versuchen sollte, sein Defizit auf 0,35% des BIP zu begrenzen, wird dies automatisch auch die Finanzlage von Ländern und Gemeinden verbessern. Für den Bundesstaat Schweiz lässt sich zeigen, dass die durchweg recht solide Haushaltswirtschaft der Kantone weniger auf die in den letzten Jahren teilweise eingeführte Schuldenbremse zurückzuführen ist, als auf das seit jeher recht strikt durchgehaltene No-Bail-Out-Prinzip. Dies unterstützte die Motivation zur Einführung von Schuldenbremsen und bewahrte gleichzeitig die Bundesebene vor Versuchungen, sich in die Angelegenheiten der Kantone finanzwirksam einzumischen. In Europa dagegen soll der Bruch des No-Bail-Out-Prinzips durch die Einführung von Schuldenbremsen geheilt werden.